In Ost-Berlin ist am Nachmittag der Sonderausschuss der Volkskammer zusammengetreten, der Abgeordnete auf eine mögliche Stasi-Mitarbeiterin überprüft. Anlass waren die heute gegen Umweltminister Steinberg erhobenen Vorwürfe, inoffizieller Mitarbeiter der früheren Staatssicherheit gewesen zu sein. Ministerpräsident de Maizière kündigte an, er werde mit Steinberg noch heute ein klärendes Gespräch führen. Die Beschuldigungen hatte der ehemalige Regierungsbeauftragte zur Stasi-Auflösung Fischer erhoben. Er nannte nur den Namen des CDU-Politikers, betonte aber zugleich, dass nach seinen Informationen 4 DDR-Minister und außerdem 68 Abgeordnete der Volkskammer für den Stasi tätig gewesen seien. Eine akute Gesundheitsgefährdung besteht nach Meinung des Ostberliner Umweltministers Steinberg für mehr als 10 Millionen Menschen in der DDR. Besonders in den ökologischen Krisengebieten um Dresden, Leipzig und Halle sei die Belastung der Luft mit Schwefeldioxid und Staub extrem hoch. Die Grenzwerte würden häufig überschritten, erklärte Steinberg heute in Chemnitz. In einer sowjetischen Atomfabrik in der Republik Kasachstan hat sich gestern ein schweres Explosionsunglück ereignet. Wie die sowjetische Nachrichtenagentur TASS heute meldete, gelangten nach der Detonation in der Kernbrennstofffabrik in der Stadt Ust-Kamenogorsk hochgiftige Gase in die Atmosphäre. Nach rund 1,5 Stunden habe der Gasaustritt gestoppt werden können und seien die Brände gelöscht worden. Laut TASS gab es mehrere Verletzte. In der Produktionsanlage, die im Zentrum der rund 500.000 Einwohner zählenden Stadt liegt, wird nach offizieller Darstellung Berylliummetall für Kernreaktoren gewonnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es wird noch einmal spannend in der Endphase der DDR. Die Parlamentarier haben beschlossen, in der Zielgerade noch ein Stück Vergangenheit zu bewältigen. Zwei Minister stehen im Kreuzfeuer der Kritik. Es geht um ihre Nähe oder gar Mitarbeit mit dem ehemaligen Staatssicherheitsdienst. Klärende Gespräche werden zur Stunde geführt, Pressekommuniqués herausgegeben. Möglicherweise kommt noch ein Rücktritt 3 Wochen vor Toresschluss oder gar ein erzwungener Rücktritt wegen eines Misstrauensvotums. Wir werden Sie gleich zu Beginn der Sendung über den Stand der Dinge in Ost-Berlin informieren und, falls sich in den nächsten 30 Minuten Dramatisches ereignet, die Information ergänzen. Vor einer Woche schon sollte der Einigungsvertrag in der Volkskammer debattiert werden. Die anhaltende Diskussion um die weiten Verästelungen des Stasi-Apparates und die von ihm gesammelten Akten drängten den Vertrag in den Hintergrund. Das hätte sich heute fast wiederholt. Der Vertrag wurde zwar behandelt, die Hauptrolle auf der Bühne der Volkskammer spielte aber auch heute wieder die Stasi-Vergangenheit. Aus Berlin, Harald Kleinschmidt. Wer eine große Stunde der Volkskammer zum Thema Einigungsvertrag erwartet hatte, der sah sich getäuscht. Die Debatte um das Dokument, das allenthalben als historisch bezeichnet wurde, musste am späten Vormittag wegen mangelnder Beteiligung der Abgeordneten und der Regierungsvertreter zunächst einmal abgebrochen werden. Der Grund für diese Peinlichkeit, das Stasi-Trauma, das die noch DDR nach wie vor beschäftigt. In einer persönlichen Erklärung hatte sich die Abgeordnete der Grünen, Christine Garbe, die selbst zu den Besetzern des Stasi-Gebäudes in der Normannenstraße gehört, schon am Vormittag mit ihren Mitstreitern solidarisch erklärt und den Abgeordneten gehörig die Leviten gelesen. Ich finde es gut und richtig, dass diese Menschen, die noch Ideale haben und beseelt sind von den Ideen, die die alte Herrschaft überwunden hat, mit Zivilcourage und staatsbürgerlicher Verantwortung den verwirrten und überlasteten Parlamentariern und der krisengeschüttelten, dezimierten Regierung zeigen, wo es langgehen sollte. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, die Stasis unter uns ernsthaft zu suchen und zu finden und aus diesem Haus zu verjagen. Wie aktuell diese Aussage war, wurde deutlich, als am Mittag dann der ehemalige Regierungsbeauftragte zur Stasi-Auflösung, Werner Fischer, öffentlich 4 DDR-Minister sowie 68 Abgeordnete der Volkskammer beschuldigte, inoffizielle Mitarbeiter des früheren Staatssicherheitsdienstes gewesen zu sein. Als prominentesten Namen nannte er den Umweltminister Karl Hermann Steinberg, seit 1971 Abgeordneter der CDU in der Volkskammer und jetzt auch Landessprecher von Sachsen. Hinter den Volkskammerkulissen. Regierungssprecher Gehler kündigte an, dass Ministerpräsident de Maizière noch heute ein klärendes Gespräch mit Steinberg führen wolle, sobald dieser von einer Dienstreise aus Chemnitz zurückgekehrt sei. In der Schusslinie in Sachen Staatssicherheit steht nach wie vor auch Innenminister Distel. Gegen ihn liegt der Volkskammer ein Antrag von mehr als 20 Abgeordneten aller Fraktionen, mit Ausnahme der PDS, vor, in dem indirekt Distels Ablösung gefordert wird, weil er bei der Stasi-Auflösung versagt habe. Während Distel sich von dem Antrag äußerlich ziemlich ungerührt zeigte, an solche Vorwürfe gewöhne man sich mit der Zeit, meinte er, wurde von Beobachtern nicht ausgeschlossen, dass der Antrag im Laufe des Abends doch noch eine Mehrheit finden könnte. Vor diesem Hintergrund waren dann die Ausführungen zum Einigungsvertrag, die sich bis in den späten Nachmittag hinzogen, eher langatmig. Die Mehrheit der Abgeordneten, CDU, SPD, DSU und FDP, signalisierte grundsätzliche Zustimmung, womit die Zweidrittelmehrheit bei der abschließenden Lesung am kommenden Mittwoch gesichert sein dürfte. Ein Beispiel: der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Wolfgang Thierse. Aufgrund der genannten Verhandlungserfolge stimmen die Sozialdemokraten der DDR dem Einigungsvertrag zu. Er ist alles in allem ein notwendiger und verantwortbarer Schritt zur deutschen Einheit. Aber er ist auch kein Wunschergebnis, wahrhaftig nicht. Dies war bei zwei konservativen Regierungen auch nicht zu erwarten. Die Mehrheit der Redner beharrte darauf, den Verbleib der Stasi-Akten in den künftigen 5 Ländern der DDR im Einigungsvertrag festzuschreiben. Dazu kündigte Chefunterhändler Krause, gleichzeitig Vorsitzender der CDU-Fraktion, an, dass er am kommenden Montag in Bonn dieses Problem abschließend beraten werde. Vor einer Stunde begann Carsten Rohwedder, der Vorsitzende der Treuhandgesellschaft zur Auflösung der volkseigenen Betriebe, einen Bericht zur Tätigkeit seiner Anstalt. Damit wurde Punkt 4 der Tagesordnung der Volkskammer vorgezogen. 30 Punkte bleiben noch offen. Es dürfte wieder einmal eine lange Nacht werden. Inzwischen lässt Minister Steinberg erklären, als Wissenschaftler sei er zu berichten für den Stasi über seine Auslandsreisen verpflichtet gewesen. Er weise alle Verdächtigungen zurück und wolle seine Akten einsehen. Die Fortsetzung folgt also. Der Einigungsvertrag dagegen wird, Sie haben es gehört, auch in Ostberlin seine Zweidrittelmehrheit bekommen. Das Bild der deutschen Einheit rundet sich. Auch bei den äußeren Aspekten werden jetzt Schlusssteine gesetzt. Nach der Unterzeichnung des 2+4-Vertrages gestern war heute der, so der Titel, umfassende Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion an der Reihe. Unser Korrespondent Eduard Neumeier war bei der Paraffierung heute Morgen dabei. Hier sein Bericht. Jetzt können wir mit Recht sagen, dass die Nachkriegszeit zu Ende ist. So schloss Außenminister Hans-Dietrich Genscher heute früh eine kurze Anspielung bei der Paraffierung, der zwischen dem Vereinten Deutschland und der Sowjetunion abgeschlossen wird. Der Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion wird auch von der sowjetischen Seite so interpretiert, dass er ein altes Kapitel abschließt und ein neues eröffnet. Außenminister Schewardnadze nannte den Vertrag ein Dokument der Wende nach Geist und Inhalt. Eine große historische Tat, deren Väter Gorbatschow und Kohl er ausdrücklich erwähnte, nicht ohne einen ganz persönlichen Dank an die Arbeit Hans-Dietrich Genschers zu sagen. Genscher, der im Gegensatz zu Schewardnadze kein Wort über die politische Rolle der DDR in den letzten Jahrzehnten für das Verhältnis zwischen Deutschen und Sowjets verloren hatte, wiederholte eine schon mehrfach geäußerte Überzeugung. Die Beziehungen des Vereinten Deutschlands zur Sowjetunion würden mehr sein als die Summe der Beziehungen der Sowjetunion zu beiden deutschen Staaten. 40 Jahre Friedenspolitik der Bundesrepublik Deutschland, die Verknüpfung unseres Schicksals mit Europa, die Absage an jede Machtpolitik und die gewaltlose Freiheitsrevolution in der DDR zeigen, dass das Deutschland von heute und morgen ein Deutschland des Friedens ist. So sagte Genscher. Eine Kraftquelle für die gesamteuropäische Entwicklung nannte er die Vereinigung der beiden Staaten. Schewardnadze äußerte seine Genugtuung darüber, dass Deutschland und die Sowjetunion erneut als, wie er sagte, bahnbrechend im europäischen Prozess auftreten. Und bahnbrechend ist der Inhalt dieses 22 Artikel umfassenden, in gerade 6 Wochen ausgearbeiteten Vertrages sehr wohl zu nennen. Er enthält den Verzicht auf jegliche Territorialforderungen. Er legt beide Seiten nicht nur auf Gewaltverzicht fest, sondern auch auf Nichtangriff und enthält die Verpflichtung, dass sie, so wörtlich, niemals und unter keinen Umständen als erste Streitkräfte gegeneinander oder gegen dritte Staaten einsetzen. Waffen sollen sie gerade eben zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung dulden. Die zwei Staaten verpflichten sich zu gemeinsamen Anstrengungen bei der Abrüstung und Truppenreduzierung, zu multilateralen und bilateralen weiteren vertrauensbildenden Maßnahmen. Wird einer der Staaten angegriffen, greift der andere nur ein, um den Konflikt zu schlichten. In der politischen Zusammenarbeit sind vorgesehen Konsultationen auf höchster Ebene, so oft wie nötig, mindestens aber einmal im Jahr. Die Außenminister werden sich mindestens zweimal treffen, die Verteidigungsminister regelmäßig, Fachminister je nach Sachlage. Der Vertrag enthält die Verpflichtung zu einem weitgehenden Kontrakt über wirtschaftliche, industrielle, wissenschaftlich-technische, ökologische Zusammenarbeit. Das bestehende wissenschaftlich-technische Abkommen zwischen Bonn und Moskau soll erweitert werden. Der Ausbau sämtlicher Verkehrsverbindungen auf modernster Basis ist verabredet. Die Visa-Verfahren für alle, vor allem aber für sachgebundene Reisen, sollen vereinfacht werden. Parlamente, Länder, Regionen, Gemeinden, das deutsch-sowjetische Gesprächsforum, die Jugend sollen ihre Begegnungen und Zusammenarbeit vertiefen. Zusammenarbeit im Schul- und Hochschulbereich mit allen modernen Techniken ist angestrebt und auch ein Artikel ist einbezogen, der vor allem für das Gebiet der ehemaligen DDR besondere Bedeutung hat. Die auf deutschem Boden errichteten Denkmäler, die den sowjetischen Opfern des Krieges und der Gewaltherrschaft gewidmet sind, sollen geachtet und unter dem Schutz des deutschen Gesetzes stehen. Die Kriegsgräber auf beiden Seiten werden erhalten und gepflegt. 20 Jahre wird dieser Vertrag gelten, mindestens. Es wäre der erste in der gemeinsamen Geschichte, der so lange trägt. Aber keiner davor zwischen Deutschen und Russen hatte so gute Voraussetzungen wie dieser. Nun aber zur Nachtdebatte in der Ostberliner Volkskammer. Dort stimmen die Parlamentarier ab, ob Peter Michael Diestel weiter Innenminister der DDR bleiben soll. Hintergrund: die massive Kritik an Diestels Amtsführung, vor allem bei der Auflösung der ehemaligen Staatssicherheit. Vor wenigen Augenblicken erreichte uns aus Ostberlin der nun folgende Beitrag von Ulrich Leithold. Die Position des umstrittenen DDR-Innenministers Peter Michael Diestel wird immer wackeliger. Seit kurz nach 19 Uhr debattieren die Volkskammerabgeordneten über seine Abberufung, die von Parlamentariern aller Parteien, auch seiner eigenen, gefordert wird. Eine Ausnahme bildet die PDS. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne formulierte deren Abgeordneter Wolfgang Ullmann den entsprechenden Antrag. Die an vielen Beispielen erwiesene Infiltration vorhandener und neu gebildeter Institutionen, Behörden und Ministerien durch Mitglieder des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes macht deutlich, dass das Innenministerium der zentralen Aufgabe der Auflösung aller Stasi-Strukturen nicht annähernd gerecht wurde und die Sicherheit von Informationen und Daten nicht gewährleisten kann. Die politische Verantwortung dafür trägt der Innenminister. Seine Unfähigkeit sei erwiesen. Das Misstrauen gegen Diestel hatte sich wegen dessen Anzeige gegen die Besetzer der ehemaligen Stasi-Zentrale verstärkt. Vor allem aber konzentriert sich die Ablehnung des Innenministers quer durch die Fraktionen auf den Vorwurf, er sperre sich, sein Haus von hochrangigen früheren Stasi-Mitarbeitern zu säubern. Zwar hat Diestel in jüngster Zeit 42 sogenannte Offiziere im besonderen Einsatz entlassen. Seine Gegner werfen ihm aber vor, nicht früher und konsequenter vorgegangen zu sein, obwohl er Kenntnisse hätte haben müssen. Der Beschuldigte wies das zurück. Er habe Verständnis für das Unbehagen über die Auflösung der Stasi, beteuerte jedoch, er habe gar nicht anders handeln können. Ein Beschluss der Regierung binde ihn. Der verlange, dass ich mit diesem Ministerratsbeschluss im Prinzip gar keine Möglichkeit mehr hatte, eigenständig Recherchen durchzuführen, weil man damals der Auffassung war, im Ministerrat übereinstimmend, dass die Polizei nicht damit beauftragt werden sollte, das MFS-Problem zu lösen. Rückendeckung erhielt Diestel in der hitzig geführten Auseinandersetzung bis hin zur Androhung juristischer Konsequenzen durch seinen Regierungschef. Lothar de Maizière sah seinen Innenminister als Opfer einer Kampagne, nicht der ersten. Ähnlich sei es bei Diestels Austritt aus der DSU und bei seiner Kandidatur für das Ministerpräsidentenamt in Brandenburg gewesen. Ich würde es sehr bedauern, wenn dieses sehr schwierige Thema, und das wissen wir alle, wie schwierig es ist, in den letzten Wochen, und ich betone letzten Wochen vor den Landtagswahlen vom 14.10. zum Wahlkampfthema missbraucht werden würde. De Maizière zog sich dennoch geschickt aus der direkten Auseinandersetzung um Diestel heraus. Er lehnte es ab, über eine Bitte des Parlaments auf Entlastung des Ministers entscheiden zu sollen. Wer Diestel loswerden wolle, müsse das im Parlament direkt fordern. Der Ablösungsantrag wurde entsprechend umformuliert. Der Vorsitzende des Volkskammerausschusses zur Stasi-Auflösung versuchte mit einem leidenschaftlichen Appell, dem Ernst des Anliegens der Initiatoren gerecht zu werden. Kehren wir zurück zu der Würde, die uns eingangs bewegt hat, als wir dieses Haus betreten haben, wo wir gefunden haben, es ist notwendig, einen Ausschuss zu schaffen, der Ordnung schafft. Wir haben zu viele Schwierigkeiten damit gehabt. Aber es gibt Schwierigkeiten, die müssen, und wenn sie noch so groß sind, angepackt und überwunden werden. Und dies ist eine davon. Zu Tumulten auf der Besuchertribüne der Volkskammer kam es, als die DSU den Ausschluss der Öffentlichkeit forderte. Ja. Die DSU zog ihren Antrag daraufhin zurück. Es folgten bis zur Stunde Debatten um das Abstimmungsverfahren. Schließlich stand fest, dass die Mehrheit der Volkskammerabgeordneten, also 201, für eine Abberufung des umstrittenen Innenministers nötig ist. Das Abstimmungsverfahren dauert an. Soweit für den Augenblick Ulrich Leithold aus Berlin. Sollte sich im Verlauf dieser Sendung in der Volkskammer noch Entscheidendes tun im Fall Diestel, werden wir versuchen, Sie sofort zu informieren. Noch ein anderer DDR-Minister, Umweltminister Steinberg, kam heute in Turbulenzen. Auch er soll früher mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Näheres dazu von Thomas Jung. DDR-Umweltminister Steinberg und drei weitere Mitglieder aus dem Kabinett de Maizière haben Kontakte zur Staatssicherheit gehabt. Das behauptet der ehemalige Regierungsbeauftragte zur Stasi-Auflösung und fordert deren Ablösung. Werner Fischer wörtlich, da bin ich mir 200%ig sicher. Fischer will beispielsweise den Namen Steinbergs auf einem Papier gelesen haben, auf dem inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit aufgelistet waren. Außerdem gäbe es über Steinberg eine Stasi-Akte, in der man dessen Unterschrift gefunden habe. Steinberg wies den Vorwurf zurück. Er sei inoffizieller Stasi-Mitarbeiter gewesen. Die Anschuldigungen entbehrten jeglicher Grundlage. Gleichwohl gibt er zu, dass er bei seiner früheren Tätigkeit als Chemieprofessor an der Universität Leipzig gezwungenermaßen Kontakte zur Staatssicherheit gehabt habe. Vor all seinen Auslandsreisen sei er damals überprüft worden. Danach musste er über seine Gesprächspartner, wie üblich, Bewertungen abgeben. Unter besonderer Kontrolle der Staatssicherheit stand nach eigenen Angaben des Ministers auch eines seiner Forschungsprojekte aus dem Jahre 84/85. Es war sogar als vertrauliche Verschlusssache deklariert worden. Dabei ging es um die Umwandlung von Erdgas in Benzin. Ministerpräsident de Maizière hat Steinberg zu einem klärenden Gespräch einbestellt. Der Minister selbst verlangt jetzt Akteneinsicht. Immer Golfkonflikt. Dort sind die Fronten zwischen den USA und dem Irak nach wie vor verhärtet. Unterdessen hält sich US-Außenminister James Baker aus Moskau kommend seit heute Abend in der syrischen Hauptstadt Damaskus auf. Syrien, ein Land, das eigentlich bisher nicht die allerbesten Beziehungen hatte mit den USA. Ulrich Tilgner in Amman, sind denn schon erste Einzelheiten bekannt aus den syrisch-amerikanischen Gesprächen von heute Abend? Nein, Herr Bark, es ist so, der US-Außenminister ist von seinem syrischen Kollegen Farouk al-Shara abgeholt worden am Flughafen, aber beide haben keine Erklärung abgegeben. Das Entscheidende dürfte ja das Treffen zwischen dem US-Außenminister Baker und dem syrischen Präsidenten Assad sein. Assad pflegt ja seine Gäste sehr lange zu empfangen und dann wird über alles Mögliche geredet. Die Schwerpunkte sind ja eigentlich klar. Im Mittelpunkt steht die Golfkrise, also die Krise um die irakische Besetzung Kuwaits. Der syrische Außenminister hat heute in Italien noch einmal deutlich gemacht, man wolle nicht über die Geiseln reden. Kuwait würde im Zentrum der Gespräche stehen. Herr Tilgner, lassen Sie uns vielleicht noch auf die Situation im besetzten Kuwait selbst zu sprechen kommen. Europäische Flüchtlinge berichten von zunehmenden Übergriffen des irakischen Militärs. Haben Sie dazu nähere Informationen? Ja, Herr Bark, es ist so, dass die irakischen Soldaten eine Art Schreckensherrschaft in Kuwait errichten. Die Invasionstruppen haben begonnen, die Häuser ganzer Stadtteile von Kuwait City systematisch nach Ausländern zu durchsuchen. Es sind ja 80 US-Bürger bereits verschleppt worden. Die meisten der Ausländer halten sich seit Wochen versteckt. Sie werden von kuwaitischen Familien oder Bürgern asiatischer Staaten mit Lebensmitteln versorgt. Gegenüber den Mitgliedern der kuwaitischen Untergrundbewegung gehen die irakischen Soldaten erbarmungslos vor. Eine Britin hat ja gestern, nachdem sie aus Kuwait ausgereist war, auf dem Flughafen in Bagdad erklärt, wie drei junge Männer aus Häusern verschleppt wurden. Man hat ihnen dann die Augen verbunden. Sie wurden beschuldigt, ehemalige Polizisten zu sein und sich aktiv am Widerstand zu beteiligen. Und diese drei Männer sind dann öffentlich erschossen worden. Es hat in den vergangenen Wochen viele Hinrichtungen gegeben. Die kuwaitische Presse, die ja im Ausland jetzt wieder erscheint, hat mehrfach von Massenerschießungen berichtet. Die irakischen Soldaten gehen gegen den kuwaitischen Widerstand erbarmungslos vor. Tilgner, Sie reden vom kuwaitischen Widerstand. Lässt sich das quantifizieren? Ist es eine nennenswerte Bewegung? Ist sie militärisch organisiert? Es sind kleine Widerstandsgruppen. Es ist so, dass der Übermacht der irakischen Soldaten natürlich von den kuwaitischen Oppositionellen nichts Nennenswertes entgegengestellt werden kann. Aber diese kleinen Kampfgruppen können die irakischen Soldaten doch immer wieder verunsichern. Es gibt eindeutige Berichte darüber, dass nachts wiederholt auf irakische Soldaten geschossen wird. Es entwickeln sich dann immer wieder Feuergefechte. Die irakischen Soldaten sind deshalb offensichtlich dazu übergegangen, Häuser niederzubrennen, aus denen geschossen wird. Ich glaube, es kommt der kuwaitischen Opposition darauf an, zu zeigen, dass es Widerstand gibt. Aber es gibt natürlich keine Chancen, dass die Kuwaitis aus eigener Kraft die irakischen Soldaten vertreiben können. Mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, Herr Tilgner. Wie lässt sich heute Abend die Situation der Flüchtlinge aus dem Irak umschreiben? Die Situation der ausländischen Flüchtlinge in Jordanien hat sich deutlich entspannt. Es werden mehr Menschen ausgeflogen, als über die irakische Grenze nachströmen. Aber die deutlichen Erfolge drohen, von einer neuen Flüchtlingswelle mit noch größeren Ausmaßen wieder zunichte gemacht zu werden. Jordanien rechnet mit weiteren 600.000 Flüchtlingen. Die Hälfte von ihnen sind nach den Erwartungen der Behörden Ägypter. Die andere Hälfte sind Menschen aus den Ländern des indischen Subkontinents und aus Südostasien. Man muss also befürchten, dass diese Erfolge, die es hier ohne Zweifel in Jordanien bei der Versorgung und auch bei der Evakuierung von Ausländern gibt, zunichte gemacht werden, falls wirklich Hunderttausende nachströmen. Ulrich Tilgner war das, direkt aus Amman. Vielen Dank. Wir bleiben noch beim Thema Golf. Die USA, meine Damen und Herren, engagieren sich dort in einem Umfang, wie sie es seit den Zeiten des Vietnamkrieges nicht mehr getan haben. Aber sie fordern auch einen aktiven Beitrag ihrer nächsten Verbündeten und Alliierten. Wie US-Senat und Repräsentantenhaus den Beitrag ihrer Alliierten zur Stunde bewerten, fasst Martin Ebbing in New York zusammen. Senator John Kerry, ein Demokrat aus Massachusetts, hält es fast schon für eine Beleidigung. Senator John McCain, Republikaner aus Arizona, spricht von verurteilenswerten Zeichen. Beide sprechen über die aus ihrer Sicht mangelnde Bereitschaft Japans und der Bundesrepublik, sich an den Lasten für das amerikanische Engagement am Persischen Golf zu beteiligen, und sie stehen mit ihrer Empörung nicht allein da. Im Senat wie im Repräsentantenhaus schlagen die Wogen der Empörung zu diesem Thema derzeit hoch. Die amerikanische Truppenpräsenz am Golf, so die schlichte Argumentation, soll nicht nur Saudi-Arabien vor einer Invasion des Irak schützen, sondern auch den Zugriff der westlichen Industrienationen auf billiges Öl sichern. Profitieren würden davon alle, deshalb sollten auch alle gemeinsam die Lasten tragen. Der Zorn richtet sich vor allem auf Japan, mit dem auch in einer Reihe von Wirtschaftsfragen man nicht auf bestem Fuße steht. Gestern verabschiedete das Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit einen Zusatz zum Verteidigungshaushalt, nachdem Tokio die Präsenz von US-Truppen in ihrem Land in Zukunft selbst bezahlen soll. Sollte die japanische Regierung dazu nicht bereit sein, sollen die Truppen schrittweise abgebaut werden. Dieser Zusatz wird im komplizierten Gesetzgebungsverfahren aller Voraussicht nach zwar hängen bleiben, er spiegelt aber die derzeitige Stimmung im Lande wider. Damit die Empörung nicht ernsthaften Schaden im Verhältnis zu Japan und zur Bundesrepublik anrichtet, ist die Bush-Administration derzeit bemüht, den Ton ein wenig zu dämpfen. In einigen Fällen könne zwar mehr getan werden, so der Sprecher des Weißen Hauses Marlin Fitzwater. Generell sei die Bereitschaft, Lasten mitzutragen, aber groß. Leinschmidt, die DDR-Nachrichtenagentur ADN meldet, Peter Michael Diestel sei von DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière von den Aufgaben der Stasi-Auflösung ab sofort entbunden worden. Nach dem gestrigen misslungenen Misstrauensantrag gegen Diestel in der Volkskammer jetzt doch das drohende Aus für den DDR-Innenminister und vielleicht auch für Umweltminister Karl-Hermann Steinberg? Na, ganz so genau kann man das noch nicht sagen, Herr Wagener. Ministerpräsident hat spät, aber nicht zu spät auf die gestrige Volkskammersitzung reagiert, in der ja offenbar doch hinter den Kulissen manches anders gelaufen ist, als das Abstimmungsergebnis über den Misstrauensantrag, den Diesel ja mit Bravour überstanden hat, vermuten hat lassen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Angela Merkel hatte, Sie sagten es, vor einer Stunde mitgeteilt, dass nun nicht mehr Diesel, sondern der Staatssekretär im Innenministerium Eberhard Stief von der FDP die Stasi endgültig zerschlagen soll. Er soll dabei aufs Engste mit dem Sonderausschuss der Volkskammer zusammenarbeiten. Dieser Sonderausschuss soll ja die 144 Volkskammerabgeordneten, die am 3. Oktober in den Bundestag einziehen werden, auf ihre Zuverlässigkeit überprüfen. Bei 68 dieser Abgeordneten haben sich Hinweise auf eine Stasi-Vergangenheit ergeben, und heute erklärte der Vorsitzende des Ausschusses, Peter Hildebrand von Bündnis 90, er habe gestern und heute Lothar de Maizière und die Fraktionsvorsitzenden der Volkskammer über seine Erkenntnisse informiert, und man habe bisher die Hälfte der 68 überprüft und in manchen Fällen den sofortigen Rücktritt bzw. die Mandatsniederlegung nahelegen müssen. Die Betroffenen sollen nun in Einzelgesprächen mit ihren jeweiligen Fraktionsvorsitzenden zu entsprechenden Konsequenzen bewogen werden. In einem Fall, Sie sagten es, hat ein solches Einzelgespräch heute stattgefunden, allerdings vorläufig noch ohne persönliche Konsequenzen. Lothar de Maizière sprach mit Umweltminister Steinberg, den der ehemalige Stasi-Auflöser Werner Fischer ja gestern als einen von vier belasteten Ministern gestern im Kabinett namentlich genannt hat. Steinberg soll inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit gewesen sein. Er hat diese Vorwürfe gestern aber als ungeheuerlich zurückgewiesen, gleichzeitig jedoch eingeräumt, nach Dienstreisen ins westliche Ausland, die, wie er sagte, üblichen Berichte angefertigt zu haben. Heute hat man sich nun darüber verständigt, dass Steinberg sich mit dem Prüfungsausschuss der Volkskammer in Verbindung setzt und im Anschluss daran über das Ergebnis die Öffentlichkeit informiert. Zurzeit ist der Minister allerdings weiter im Amt. Es haben sich auch die Überprüfung der Volkskammerabgeordneten ist ein Stück insofern weitergekommen, als auf der Liste der 68 sieben Mitglieder der SPD-Fraktion stehen. DDR-Chef Wolfgang Thierse hat angekündigt, dass er einen Parlamentarier seiner Fraktion sofort entlassen wird. Im zweiten Fall sei der Abgeordnete Opfer der Stasi gewesen und die beiden anderen waren nach den Worten Thierses Mitarbeiter, deren politische Laufbahn nun zu Ende ist. Zurück zu Distel. Den Misstrauensantrag gegen ihn hatten gestern die Abgeordneten aller Fraktionen mit Ausnahme der PDS eingebracht. Und es gab ja gestern Nacht, als jugendliche Zuschauer noch von der Tribüne "Wir sind das Volk" riefen, durchaus eine Stimmung, die eine Zeit lang auf einen Erfolg des Misstrauensantrags schließen ließ. Danach verhedderte man sich aber in der Geschäftsordnung und schließlich stand Distel zu seiner eigenen Überraschung als Sieger da. Das bedeutet, dass er auch und gerade mit den Stimmen der PDS im Amt bleiben konnte. Die SED-Nachfolgerorganisation hätte ja sicherlich nicht für Distel gestimmt, wenn sie der Meinung gewesen wäre, dass der Innenminister gegen die ehemaligen Stasi-Mitarbeiter mit besonderer Radikalität vorgegangen wäre. Regierungschef de Maizière hat inzwischen verlauten lassen, er nehme die in der Volkskammer gegen Distel geäußerten Vorwürfe sehr ernst. Er sehe in seiner Entscheidung, ihn von der Stasi-Auflösung zu entbinden, einen Beitrag zur Versachlichung und Beruhigung der Diskussion in einem der sensibelsten Bereiche der Bewältigung der politischen Vergangenheit. Wie gesagt, eine späte, aber vielleicht doch nicht zu späte Entscheidung der politischen Kultur. So viel bis jetzt zu den Stasi-Querelen. Vielen Dank nach Ost-Berlin. Vielen Dank, Harald Kleinschmidt. Meine Damen und Herren, wir bleiben in Ost-Berlin. Seit Tagen halten rund 20 DDR-Bürgerrechtler das ehemalige Stasi-Gebäude in der Ost-Berliner Normannenstraße besetzt. Es geht ihnen um die Zukunft der Akten. Immerhin rund 6 Millionen an der Zahl. Sie fürchten neuerlichen Missbrauch, etwa wenn der Bundesnachrichtendienst Einblick in die Unterlagen nehmen würde. Heute erhielten die Besetzer prominenten Besuch aus Saarbrücken. SPD-Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine, der zur Vorstellung seiner Pläne zur DDR-Landwirtschaftsreform nach Ost-Berlin gereist war, kam auch in der Normannenstraße vorbei. Hermann Finke berichtet. Agrarexperte ist Oskar Lafontaine nicht. Was er mittags in einer Pressekonferenz über die landwirtschaftliche Situation der DDR zu sagen hat, klingt angelesen und da nicht sonderlich überzeugend. Doch zwei Stunden später ist der saarländische Ministerpräsident und SPD-Kanzlerkandidat schon mehr in seinem Element. Ein Besuch in der ehemaligen Stasi-Zentrale an der Normannenstraße ist angesagt, der Zentrale, die von Anhängern der Bürgerbewegung seit Tagen besetzt wird. Aus Protest gegen Versuche, die Akten der früheren Staatssicherheit aus dem Gebiet der bisherigen DDR abzuziehen. Doch bevor Lafontaine ins Innere des Gebäudekomplexes vordringt, kommt einer der Besetzer auf ihn zu. Herr Lafontaine, darf ich Sie was fragen? Es ist ja schön, dass Sie uns besuchen, finde ich auch toll. Aber wäre es nicht besser, den Wahlkampf bei Ihnen zu Hause zu machen? Also ich bin nicht hier aus Wahlkampfgründen, sondern weil man mir ein Problem gesagt hat und ich soll letztendlich dafür sorgen, dass es gelöst wird. Die Lösung kann natürlich nicht an Ort und Stelle erfolgen. Zunächst gilt es, Polizeisperren zu überwinden. Die Innenminister Peter Michael Distel hat aufbauen lassen, um allzu große Publizität zu verhindern. Die erste Sperre wird leicht überwunden. Der Liedermacher Wolf Biermann, der zu den Besetzern gehört, macht im Innenhof den Führer durch Stasiland. Vor dem Gebäudekomplex, in dem sich die Besetzer verschanzt haben, hat die Polizei Absperrgitter aufgebaut. Eine junge Frau kommt Lafontaine ein Stück entgegen. Ich grüße Sie im Namen der Besetzer. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind, wollen uns auch sehr gerne mit Ihnen unterhalten. Nur haben die Besetzerinnen und Besetzer eine Bedingung gestellt. Wir möchten das im Beisein der Presse tun. Ja, ich habe nichts dagegen. Gut, gehen wir weiter. Das Weitergehen verhindert die Polizei. Es kommt zu einem Gerangel, die Sicherheitsleute von Lafontaine werden nervös. Der Ministerpräsident selbst versucht zu vermitteln. Schließlich einigt man sich darauf, den Innenminister anzurufen. Schon wenige Minuten später hat Peter Michael Distel mit freundlichen Grüßen die Genehmigung erteilt, dass ausnahmsweise auch Journalisten das Gebäude betreten dürfen. Endlich kann einer der Sprecher der Besetzer sein Anliegen vortragen. Er äußert seine Enttäuschung darüber, dass der gestrige Misstrauensantrag gegen Distel in der Volkskammer gescheitert ist. Oskar Lafontaine verspricht, das Thema Stasi-Akten auf der Ebene des Volkskammerbeschlusses von Ende August zu vertreten. Im Übrigen gibt er der Regierung de Maizière die Schuld, dass in diesem Punkt beim Einigungsvertrag etwas schiefgelaufen ist. Das Anliegen, das hier von Ihnen vertreten wird, ist leider in den Staatsvertragsverhandlungen, davon kann ich reden, weil ich in der Endphase dabei war, von der Restregierung der DDR nicht ausreichend vertreten worden. Der Dialog zwischen dem Kanzlerkandidaten und den Besetzern verläuft nicht ohne Spitzen von Seiten der Besetzer. Aber Oscar Lafontaine weiß, auf solche Dinge zu reagieren. Ob er selber seine Akte ebenfalls einsehen will, die Frage kann in dem allgemeinen Getümmel nicht mehr gestellt werden. Morgen drangen irakische Soldaten in die Residenz des französischen Militärattachés in Kuwait ein und verschleppten den Diplomaten sowie drei weitere Franzosen. Ähnliches berichtet das Außenministerium in Den Haag. Schon am Mittwoch sollen Iraker das niederländische Botschaftsgebäude in Kuwait attackiert haben. Über beide Vorfälle und über die Gespräche, die US-Außenminister Baker mit Syriens Staatschef Assad in Damaskus führte, berichtet nun Marcel Pott. Irakische Truppen sind im Morgengrauen im besetzten Kuwait gewaltsam in die Residenz des französischen Botschafters eingedrungen und haben einen Militärattaché und drei weitere sich dort aufhaltende Personen verschleppt. Die verschleppten Zivilisten sind französische Staatsbürger, die in der Residenz Zuflucht gesucht hatten. In gleicher Weise gingen Soldaten der irakischen Besatzungsarmee gegen das Haus des niederländischen Botschafters vor, zogen sich jedoch später zurück, ohne jemanden in ihre Gewalt zu bringen. Presseberichte, wonach es auch einen irakischen Überfall auf die britische Residenz in Kuwait gegeben habe, wurden von britischer Seite dementiert. Es ist das erste Mal, dass die irakische Besatzungsmacht in Kuwait sich mit Gewalt Zugang zu der Residenz westlicher Diplomaten verschafft und auf diese Weise Geiseln genommen hat. Es handelt sich dabei um einen offenen Bruch des Völkerrechts, insbesondere der Wiener Konvention, die den Status der Diplomaten regelt. Nach der irakischen Annexion Kuwaits erklärte Bagdad die Akkreditierung der im Emirat residierenden rund 60 Botschafter für aufgehoben und vertritt seither den Standpunkt, dass die noch in Kuwait ausharrenden Diplomaten ihre Immunität verloren hätten, da sie der Anordnung nicht gefolgt seien, den Botschaftsbetrieb einzustellen. US-Außenminister James Baker ist nach einem vierstündigen Treffen mit dem syrischen Präsidenten Hafez al-Assad wieder aus Damaskus abgereist. Syriens Außenminister Farouk al-Sharra, der Baker am Flughafen verabschiedete, erklärte gegenüber der Presse, sein Land sei bereit, weitere Truppen nach Saudi-Arabien zu entsenden, wenn die saudische Regierung darum bitte. Syrien, das seit langem eng mit dem Iran verbündet ist, hat bereits rund 4000 Soldaten in Saudi-Arabien und in den Emiraten stationiert. Diplomaten in Damaskus gehen davon aus, dass die Syrer insgesamt eine Streitmacht von 15.000 Mann und 300 Panzern an den Golf bringen werden. James Baker betonte, er habe das Terrorismusproblem ausführlich mit Präsident Assad erörtert. Es gebe zwar unverändert Meinungsunterschiede in dieser Frage, aber man wolle die Diskussion darüber fortsetzen. Syrien steht auf der Liste der US-Regierung, die jene Staaten aufführt, welche Terroristen beherbergen. Im Grunde ging es bei der amerikanisch-syrischen Begegnung darum, eine opportunistische Interessengemeinschaft alter Widersacher zu formen, um mit Saddam Hussein einen gemeinsamen Gegner schachmatt zu setzen. Washington war und ist der Schutzpatron Israels und lässt sich nichtsdestoweniger mit einem arabischen Herrscher ein, der zu den beständigsten Feinden des Judenstaates gehört, seit Jahren als Förderer des internationalen Terrorismus gilt und nicht gerade dafür bekannt ist, dass er den Menschenrechten hohen Respekt zollt. Die syrisch-amerikanischen Beziehungen sind insbesondere seit Ende 1988 gespannt, nachdem bekannt wurde, dass eine in Damaskus beheimatete Gruppe, das Generalkommando für die Befreiung Palästinas, in den durch eine Bombenexplosion verursachten Absturz einer amerikanischen Verkehrsmaschine über Schottland verwickelt war. Dennoch hat sich der Syrer Assad in der Golfkrise gegen den Irak auf die Seite der konservativen Ölstaaten gestellt und ist damit praktisch zum Waffenbruder der Amerikaner geworden, deren pro-israelische Politik er immer bekämpft hat. In den vergangenen Tagen wurde in Moskau um die wirtschaftliche Marschroute für die Zukunft gerungen. Es ging um die Frage, entweder ein radikales Wirtschaftsprogramm mit eindeutigem Schwergewicht in Richtung Marktwirtschaft zu beschließen oder aber ein gemäßigteres Reformprogramm zu verfolgen, in dem noch planwirtschaftliche Elemente vorhanden sein sollten. Der Marktwirtschaftsplan hat bekanntlich den Vorzug erhalten. Heute ging es um die Eckpunkte eines solchen Programms. Aus Moskau berichtet unser Korrespondent Eduard Neumeier. Am Ende einer weltpolitisch bedeutsamen Woche mit erster Kooperation zwischen Amerika und der Sowjetunion, mit der Regelung der deutschen Einheit und der Begründung eines neuen Verhältnisses zwischen Deutschland und der Sowjetunion steht dieses Land vor der vielleicht schwersten innenpolitischen Kraftprobe. Worum es dabei geht, zeigen die anstehenden Etappen. Morgen wird das Parlament der größten Republik der Sowjetunion, das von Boris Jelzin gesteuerte russische Parlament, zum Sturz Nikolai Ryschkows auffordern, des Ministerpräsidenten der Sowjetunion. Am Sonntag sollen Hunderttausende auf einer Massendemonstration Ryschkows Rücktritt verlangen. Aufgerufen dazu hat der Vorsitzende des Moskauer Rates, Gavril Popow. Ryschkow ist zur Symbolfigur einer halbherzigen Wirtschaftsreform geworden, die nach Ansicht jedenfalls Jelzins, dessen Anhängerschaft eines wachsenden Teiles der sowjetischen Öffentlichkeit und offenbar auch von Staatspräsident Michail Gorbatschow, keine halben Sachen mehr verträgt. Die drei vergangenen Tage wurden von Gorbatschow benutzt, um die Weichen für die kommende Woche zu stellen, wenn der oberste Sowjet seine Beratungen in Ausschüssen und Kommissionen wieder ins Plenum verlagert. Dort sollen dann die Abgeordneten der Russischen Republik die Meinungsführerschaft übernehmen und praktisch jenes oder ein wesensähnliches Programm durchsetzen, wie es der oberste Sowjet der Russischen Republik in dieser Woche angenommen hat. Er akzeptierte das Programm von Stanislav Schatalin, der Mitglied der Akademie der Wissenschaften und des Präsidentenrates von Gorbatschow ist. Der sich zur Sozialdemokratie bekennende Schatalin will ein Radikalprogramm, das in Boris Jelzins Programm der 500 Tage eingegangen ist. Er sieht die Privatisierung der Wirtschaft bis auf die Grundindustrien vor, die Freigabe der Preise, eventuell eine Währungsreform und auch das Recht von Kolchosmitgliedern, ihre Genossenschaft zu verlassen. Sie sollen bald Boden nicht nur durch Pacht, sondern auch durch Kauf erwerben dürfen. Ryschkow hat deutlich gemacht, dass er eine solche Radikalkur nicht tragen kann. Er kündigte für diesen Fall seinen Rücktritt an. Doch noch ist es offen, ob es so kommt. Gorbatschow selber hat dieser Tage drei Programmentwürfe lanciert, einen reinen Schatalin, einen gemilderten und einen um Schatalin bereicherten Ryschkow-Plan. Es kann ihm durchaus passieren, dass die Abgeordneten den Sprung in die Marktwirtschaft scheuen und lieber das vertrautere Konzept Ryschkows annehmen, in dem wenigstens noch alte Führungs- und Lenkungsfunktionen des Staates zu erkennen sind. Erinnerungen an Tschernobyl wurden wach, als gestern über eine Explosion in einer sowjetischen Atomfabrik berichtet wurde. In der Stadt Ustk, Kaminogorsk, in der Sowjetischen Republik Kasachstan, im Grenzgebiet zwischen China und der Mongolei, soll nach der Explosion die Luft über der Stadt stark mit dem gefährlichen Gift Beryllium verseucht gewesen sein. 7 Menschen wurden bei der Detonation verletzt. Hermann Krause sagt Ihnen Genaueres dazu. Mehr Fragen als Antworten gibt zurzeit ein Bericht der Regierungszeitung Izvestia über ein Unglück in einer Fabrik in der im südlichen Ural gelegenen Großstadt Ust-Kamenegorsk. Bekannt ist, dass es am Mittwoch in einer Werkhalle, in der Beryllium verarbeitet wird, zu einer schweren Explosion gekommen ist. Nach 4 Stunden konnte das Feuer gelöscht werden, die Halle und ein wichtiges Entlüftungssystem wurden dabei erheblich beschädigt. Die Ursachen der Explosion sind bisher nicht bekannt, laut TASS sind bei dem Unglück mehrere Menschen verletzt worden. Die Nachrichtenagentur meldet weiter, dass beim Löschen des Brandes und auch 1,5 Stunden später Gase austraten. In einem Fernsehinterview versuchte der zuständige Direktor, die Bevölkerung zu beruhigen. Der größte Teil des Materials, wie er sagte, sei nicht in die Öffentlichkeit gelangt. Dennoch wurde die Stadt von Gas und Nebel überdeckt. Da kein Wind herrschte, hielt sich dieses Konzentrat in den Straßen. Unter der Bevölkerung löste dies panikartige Reaktionen aus. Die Menschen verschanzten sich in ihren Wohnungen und versuchten, Türen und Fenster abzudichten. Da sie sich gegenseitig anriefen und warnen wollten, brach nach einer halben Stunde das Telefonnetz zusammen. Anwohner der Fabrik, die direkt im Stadtzentrum liegt, wurden so schnell wie möglich evakuiert. Tausende flohen zu Fuß oder mit dem Auto aus der Stadt. Alle, die Gasmasken hatten, mussten sie aufziehen. Jeder war sich seiner Schutzlosigkeit bewusst, schreibt der Korrespondent der Izvestia. Für die Menschen war es nämlich seit langem ein offenes Geheimnis, dass in der Fabrik, das als Hüttenwerk bezeichnet wird, Atombrennstoffe verarbeitet werden. In den USA liegen solche gefährlichen Verarbeitungsstätten hunderte von Kilometern von jeder Stadt entfernt, schreibt die Izvestia. Bei uns werden die Einwohner von Ust-Kamenogorsk zu Geiseln auf einem ständigen Testgelände. Eine Kommission ist mittlerweile eingesetzt worden. Die Behörden erklärten, die zulässige Konzentration von Beryllium sei in der betreffenden Zeit um das Doppelte angestiegen. Beryllium ist ein extrem giftiges Gas, das beim Einatmen zu Lungenschäden führt. Auf der Haut verursacht es schwere Entzündungen. Von einem anderen Unglück, das sich ebenfalls am Mittwoch ereignete, berichtet heute die Pravda. Bei einer Explosion in dem Wärmekraftwerk Ekibatos in Kasachstan ging ein Block in Flammen auf, 3 Menschen wurden getötet. Die Wucht der Detonation führte dazu, dass 24 von 44 Sektoren des Kraftwerkes zerstört wurden. Von 8 Energieblöcken funktionieren nur noch 2. Damit ist das Kraftwerk so gut wie außer Betrieb. Auch hier gibt es noch keine Erkenntnisse über die Ursache des Unglücks. Es ist noch gar nicht so lange her, da beherrschten Fernsehbilder über kriegsähnliche Auseinandersetzungen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern die Nachrichtensendungen. Der Konflikt zwischen den beiden sowjetischen Volksgruppen entzündete sich unter anderem am Status der Provinz Nagorno-Karabach. Der Kollege Heribert Kötting hatte Gelegenheit, die Krisenregion im Süden der Sowjetunion zu bereisen. Hören Sie seine Reportage, in der er der Frage nachging, ob zwischen den beiden verfeindeten Völkern ein Bürgerkrieg droht. Derzeit sind die Positionen so. Radikale Nationalisten in Armenien wollen Bergkarabach sofort gewaltsam befreien. Aserbaidschan will das Problem der 150.000 Bergkarabacher ebenfalls mit Gewalt lösen. Moskau versucht einen dritten Weg. Die Armenier des umstrittenen Gebietes sollen durch Druck zum Verlassen ihrer Heimat bewegt werden. Wie die sowjetischen Truppen diesen Auftrag umsetzen, davon kann man sich derzeit kein eigenes Bild machen. Bergkarabach ist nur auf dem Luftweg zu erreichen und das Gebiet ist selbst für Sowjetbürger gesperrt. Dem international bekannten Filmregisseur Ruben Gevorkians gelang es, vor wenigen Tagen für 2 Stunden auf den Flughafen von Stepanakert in Bergkarabach zu kommen. Ich habe gesehen, wie die Menschenrechte völlig vernichtet werden. Ich habe gesehen, wie die Soldaten auf die Leute losschlagen, auf die Männer, Frauen, nur weil sie ihr Gepäck nicht in ihren Händen gehalten, sondern auf den Boden gestellt haben. Man darf dort nicht rauchen, das ist klar, nicht mal draußen. Aber die Soldaten kommen zu dir und fragen dich, hast du Zigaretten? So hat ein junger Mann gedacht, er sollte den Soldaten eine Zigarette geben. Holt die Schachtel heraus. Ach so, du hast Zigaretten. Das heißt, du hast hier geraucht. Wir haben es nicht gesehen, hieß es dann. Sie haben einen besonderen Raum am Flughafen, der Verteiler heißt. Und sie haben mit den Knüppeln diesen jungen Mann in diesen Raum reingesteckt. Und wir haben dann Schreie gehört. Und diese 2 Stunden lang habe ich nur solche Szenen gesehen und gehört. Auf beiden Seiten, im christlichen Armenien und im muslimischen Aserbaidschan, stehen hochgerüstete Milizen. Auf den Straßen Armeniens haben derzeit die Milizen der gemäßigten armenischen Volksbewegung die Macht. Diese Bewegung, nach den jüngsten Wahlen stärkste Gruppe im Erevaner Parlament, diese Gruppe hat am 23. August die Unabhängigkeit Armeniens von der Sowjetunion beschlossen. Das höchste Staatsamt in diesem unabhängigen Armenien hat Parlamentspräsident Ter Petrosyan inne. Auf die Frage, wie die neue Republik Armenien das Problem Bergkarabach lösen will, sagt er, wir sind bereit zu verhandeln, Moskau muss sich raushalten. Aber eins ist klar, Bergkarabach wird wieder armenisch werden, denn wir können nicht unsere Brüder dort verlassen. Auf keinen Fall. Das ist für uns eine Lebensfrage, die Frage der Existenz der Nation. Diese Aufgabe ist nämlich so fest in dem Bewusstsein unseres Volkes verankert, dass im Notfall wir auch mit Gewalt dieses Problem lösen werden müssen. Fest steht, je schwächer in der Sowjetunion die Zentralgewalt wird, desto stärker werden die Nationalitäten. Für den